Die Delegation der TVRK unter Leitung vom Außenminister Ri Yong-ho, die an der 71. UNO-Vollversammlung teilgenommen hatte, kehrte am 29. September heim.